Ach ja, das Ritual. Der alte Tod, es lebe der neue Papst. Kirchenglocken, weißer Rauch und die Ankündigung, dass das Konklave erfolgreich verlaufen sei. Annuntio vobis, gaudium magnum. Habemus papam. Habemus papam, wir haben einen Papst. Nur ist die Ankündigung in diesem Fall leider nicht einmal die halbe Wahrheit, denn der französische Kardinal Melville, gewählt zum sogenannten Heiligen Vater, hat gewaltige Probleme mit der neuen Rolle. Helft mir bitte. Ich schaffe das nicht. Ratschläge können diese Identitätskrise nicht lindern. Heiliger Vater, wenn Gott euch dieses Amt auferlegt, lässt er euch auch die Hilfe zuteil werden, um es auszuführen. Daraus wird nichts werden. Dieser Kardinal Melville, Papst in Habemus Papam, vom deutschen Verleih mit dem unsäglichen Untertitel »Ein Papst büxt aus Versehen«, der frisch Gewählte jedenfalls kann das Gewicht der Aufgabe nicht tragen. Warum kann ich denn nicht einfach verschwinden? Ich verschwinde. Es ist herrlich anzusehen, wie Nanni Moretti die Komik in die jahrhundertealte Institution quasi hineintreibt, wie er die starren Rituale entlarvt. Habemus Papam beginnt mit dieser irrwitzigen Situation im Konklave. Von jetzt an werden die 108 wahlberechtigten Kardinäle von der Außenwelt abgeschnitten sein. Wenn die Kamera an den Herren vorbeifährt, die beten, Herr, lasse diesen Kelch an mir vorüberziehen. Niemand will nämlich Papst werden. Nanni Moretti zelebriert die Absurdität des Geschehens und lacht im gleichen Atemzug über den Psychoanalytiker, gespielt von ihm selbst, der von der Kirche zu Rate gezogen wird, um das Oberhaupt mit Identitätskrise quasi ins Amt zu therapieren. In Anwesenheit immer von einer Heerschar von Kardinälen. Nun, ich gehe davon aus, dass ich keine Fragen stellen darf zu... Absolut nicht. War mir schon klar, dass Sex nicht in Frage kommt. Ein Hinweis auf die Mama? Zum jetzigen Zeitpunkt ruft das möglicherweise Erinnerungen in ihm wach und Erlebnisse? Na eben. Nicht. Was ist mit Fantasien und unerfüllten Wünschen? Nein. Doch an seinem Papstklienten wird sich dieser Therapeut im Gegensatz zum Kirchenmann fürchterlich von sich überzeugt, die Zähne ausbeißen. Weiterhin ist der Papst nicht bereit, sich auf dem legendären Balkon der Gemeinde der Gläubigen zu zeigen. Hören Sie, haben Sie Probleme mit dem Glauben? Aber nein, aber Gott sieht in mir Fähigkeiten, die ich nicht habe. Und dann verschwindet er einfach, dieser Papst, ohne Gewand, sondern in Hose und Jackett, streift durch Rom, die ewige Stadt, fährt im Bus, schleicht sich in eine Theaterprobe, atmet das normale Leben der Menschen, den Dämon aber immer an der Seite. Ich schaffe es nicht. Aber die anderen, die setzen großes Vertrauen in mich. Die anderen? Ja, und ich möchte gern so viel tun. Der inzwischen 86-jährige Michel Piccoli spielt den geflohenen Papst, der an der Last der Verantwortung verzweifelt, mit einer wunderbaren Sanftheit und großer Würde. Dadurch, dass der Papst hier aus der Rolle fällt, wird er ganz zum Menschen. Sicher, Nanni Moretti hat sich in seinen Filmen über die Linke lustig gemacht, über die Filmwelt, über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und in Liebes Tagebuch sogar über den Krebs, an dem er vor 20 Jahren erkrankt war. Und in Habemus Papam macht sich Nanni Moretti über die Institution der katholischen Kirche und gleich auch die ihrer Ersatzreligion, der Psychoanalyse, lustig. Aber zu keinem Zeitpunkt geht der Filmemacher hier mit diesem Menschen despektierlich um. Komische, ja absurde Situationen spielen sich um den Hadernden herum ab, aber der Papst auf Abwägen bleibt davon auf magische Weise, und das macht diesen Film faszinierend, unberührt. Was natürlich die wunderbare, quasi paradoxe Pointe beinhaltet, dass der ausgewiesene Atheist Moretti dem religiösen Glauben Bedeutung verleiht, indem er den von der Institution weg und zum Menschen zurückführt. Wenn schon, sagt Nanni Moretti, gehörig schmunzelnd unterm Strich, dann gehört er dahin. Naturalmente, se avessi voluto fare un film realistico, non potevo prescindere. Hätte er einen realistischen Film machen wollen, sagt Nanni Moretti, dann hätte er weder die Finanzskandale noch den Umgang der Kirche mit der Pädophilie und andere Skandale ausklammern können. Es hat mich nicht interessiert, sagt Nanni Moretti, den Zuschauern durch einen schlechten Film das zu erzählen, was sie bereits wissen. Am Ende ist dieser Film, ist Habemus Papam, ein zutiefst humanes Märchen über einen, der zu sich finden darf, indem er alles hinter sich lässt. Amt und Würden, aber keineswegs die Würde.